Kundgabe 3749. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.04.1946. Unwiderrufliches Ende. Göttliche Ordnung und Verstoß. Unwiderruflich ist die Zeit des Endes herangekommen, und jeder Mensch kann dies erkennen, so er erkennen will. Ich halte meine Geschöpfe nicht im Ungewissen. Ich selbst teile es ihnen mit. Doch wem der Glaube mangelt an mich und mein Wort, wer nicht selbst nachdenkt über die Ursache des gesamten Verfalls und diese in dem geistigen Tiefstand zu erkennen vermag, dem kann auch kein weiteres Wissen vermittelt werden. Ihm kann die Glaubwürdigkeit meines Wortes auch nicht bewiesen werden, denn er selbst lehnt jeden Beweis ab. Die Zeit des Endes macht sich augenscheinlich bemerkbar. Jedoch wird alles, was irdisch erkennbar ist, auch von Seiten des Menschen irdisch, das heißt natürlich, zu erklären sein. Und dennoch liegt allem eine geistige Ursache zugrunde, die zuerst beachtet werden muss. Es muss versucht werden, die geistige Ursache zu beheben, wenn die Folgen abgewendet werden sollen. Dieser Versuch aber unterbleibt völlig von Seiten der Menschen. Und so geht die Zeit unwiderruflich dem Ende zu, das heißt, die Erde erlebt ihre letzte Zeit in ihrer jetzigen Form. Ich spreche deutlich zu den Menschen, doch sie verschließen ihre Ohren. Sie bringen nicht den Willen und daher auch nicht die Kraft auf, Belehrungen anzunehmen, die es ihnen möglich machen würden, auch aus dem Verfall, in dem großen Elend und allem Geschehen eine Planmäßigkeit zu entdecken. Sie wollen nichts wissen und können daher auch nicht belehrt werden, der vollen Wahrheit gemäß. Und immer wieder sende ich ihnen meine Diener und Boten entgegen, um sie zum rechten Denken zu leiten. Doch mein Plan von Ewigkeit steht fest. Meine Weisheit erkennt die Dringlichkeit einer Änderung des Bestehenden. Und meine Liebe und mein Wille führt aus, was unumgänglich nötig ist, um noch die wenigen zu erretten, die sich erretten lassen wollen. Denn dem Wirken der Menschen sind Grenzen gesetzt. Und so sie diese überschreiten, ist auch die Zeit des Endes da. Und dass die Menschen wirken entgegen der göttlichen Ordnung, das kann ein jeder leicht erkennen. Was also ist verständlicher, als dass die Ordnung nach meinem Willen wiederhergestellt werden muss? Nur dass dies nicht in der Art geschehen kann, wie es menschlicher Wille anstrebt, sondern es nach meinem Gesetz von Ewigkeit sich vollziehen muss. Eine Wandlung dem Willen der Menschen entsprechend auf dieser Erde würde keinerlei geistige Wandlung, keinerlei geistigen Aufstieg zur Folge haben. Dieser aber ist alleiniger Zweck des Erdenganges meiner Geschöpfe. Und dieser muss stattfinden. Also müssen auch die dazu nötigen Voraussetzungen vorhanden sein. Welche sind völlig neue Schöpfungen für das Geistige, das noch im Widerstand gegen mich verharrt. Also wird die alte Erde insofern vergehen, als dass die Schöpfungen darauf zerstört werden, um von gänzlich neuen Schöpfungen nach meinem Willen wieder belebt zu werden und dies den Beginn einer neuen Erdperiode bedeutet, den Beginn einer neuen Erlösungsepoche im geistigen Sinn. Es ist so leicht verständlich, dass ein Wandel auf Erden entgegen meiner Ordnung auch eine völlige Auflösung nach sich ziehen muss. Wer aber einen Gesetzgeber von Ewigkeit nicht anerkennen will, der sträubt sich auch, den Verstoß gegen meine Ordnung anzuerkennen, weil er selbst insofern nicht in meiner Ordnung lebt, als dass er die irdische Materie höher bewertet als das geistige Reich, das aber Zweck und Ziel seines Erdenlebens sein soll. Wer selbst nicht in meiner Ordnung verbleibt, durch Liebeswirken und bewusste Verbindung mit mir, der wird auch kein geordnetes Denken haben und sein Wissen ist Scheinwissen, ohne bleibenden Wert. Doch wer Augen und Ohren öffnet, der wird den geistigen Verfall erkennen und auch wissen, dass das Ende nahe ist. Und er wird sich bemühen, in meiner ewigen Ordnung zu verbleiben. Und also das nahe Ende nicht fürchten, weil es für ihn der Beginn eines neuen Lebens ist, eines Lebens in ewiger Seligkeit. Amen.